Das war die erste Folge von Ruth Cohn und der Manna-Mörder. Schalten Sie nächste Woche um dieselbe Zeit ein, um Ruth sagen zu hören. Nein. Und jetzt die Nachrichten. Nein. Sie sind jetzt nicht mehr dran. Nein, Sie sind jetzt nicht mehr dran. Der nächste bitte. Postpone Panik. Ein Ruth Cohn-Krimi von Mitu Sanyal. Musik Peter Hauch. Regie Leonhard Koppelmann. Oh, der macht mich geworden. In diesem Moment wurde Ruth klar, dass jemand mit Manna dealte. Der Stoff aus der Bibel, der das Volk Israel dazu brachte, quer durch die Wüste zu wandern und alles zu zerstören, was ihnen im Weg stand. Ruth Cohn. Reporterin mit der Reputation für seltsame Sachen. Wenn keiner etwas damit zu tun haben will, weil es zu merkwürdig ist, macht sie es. Es gibt eine Menge Theorien über Männer, über Manna. Aber hauptsächlich tummeln sie sich in drei Lager. Lager 1 ist ja klar. Ja? Ja, klar. Gott! Lager 2 glaubt, dass es das Ausscheidungssekret von Schildläusen ist. Lager 3, dass es sich dabei um eine geheimnisvolle einatomige Substanz handelt, die die Leistungsfähigkeit des Nervensystems vervielfacht und Behälter, in denen sie sich befindet, wie etwa die Bundeslade, zum Schweben bringt. Peter Meter, Ruths rechte Hand. Der Mann mit den Augen. Ach ja? Peters Vater kommt aus Pakistan, seine Mutter aus Gelsenkirchen. Boy, that sounds great. Als Ergebnis dieses Gengemischs sieht er aus wie Audrey Hepburn. Finden Sie? Yes, I'm sure of it. Peter nimmt an, dass Ruth so gerne mit ihm arbeitet, weil sie im Grunde ihres Herzens lesbisch und heimlich in ihn verliebt ist. Nur eben in die weibliche Version von ihm. Das reicht. Sie sind gefeuert. Findest du nicht, dass du ein wenig hart zu ihm bist? Was? Nachdem sich der Erzähler in unserem letzten Fall als Mörder herausgestellt hat? Nächster Kandidat! Da ist keiner mehr. Oh. Du weißt, was das bedeutet. Alles muss man selber machen. Leg zumindest bessere Musik auf! Mein Name ist Cohn. Ruth Cohn. Meine Fälle spielen in dem Schattenbereich zwischen unwahrscheinlich und absurd. Das ist meine Welt. Herzlich willkommen. Tatsächlich sind Sie willkommen, sich diese Welt einzupacken und mit nach Hause zu nehmen. Es ist nicht meine Vorstellung von Spaß, irren Kriminellen nachzujagen, die mit biblischen Aufputschmitteln dealen. Und so fing alles an. Sie sind immer noch nicht weg? Sie können nicht beginnen. Sogar wenn Sie in der Mitte anfangen, ist das dann eben der Anfang. Hey, das ist mein Text. Und jetzt raus! Aber es tut mir leid, aber sie hat nun mal eine ganz genaue Vorstellung. Man kann nicht beginnen. Sogar wenn man in der Mitte anfängt, ist das dann eben der Anfang. Es sei denn, es gibt Kontinuitätsprobleme. Denn es liegt in der Natur von Kontinuitätsproblemen, dass sie immer schon vorher oder nachher passiert sind. Aber tut uns leid. Tschüss. Nein, auf. Die Kontinuitätsprobleme erreichten ihren Höhepunkt, als ich für mein Feature über den Manna-Dealer ausgezeichnet wurde, das jetzt läuft. Dass ich aber erst nächstes Jahr schreiben werde. Meine Damen und Herren, dies ist wirklich innovativer Journalismus. Der Preis bestand darin, dass Peter und ich ein Thema unserer Wahl vor Ort recherchieren durften. Spesen und Bahntickets zweiter Klasse inklusive. And someone will wonder why. So kam es, dass wir uns auf den Weg zum Schloss der Gräfin machten. Ich bin immer noch der Meinung, wir hätten das Feature über Yetis machen sollen. Yetis? Das würden die uns niemals bezahlen. Warum? Für ein S-Bahn-Ticket ins Neandertal sollte das Preisgeld doch wohl reichen. Wieso Neandertal? Oh, ein Mann ohne Hose. Hallo, Also, wenn ich schaffe, diese Flasche Killepitch, dann diese halbe Flasche Killepitch für einen Kuss zu verkaufen. Peter, hast du mir nicht erzählt, dass Bigfoot, der Yeti und der schreckliche Schneemensch alle in Wirklichkeit Neandertaler sind? Ja, aber nicht mehr im Neandertal leben, sondern sich vor dem Homo sapiens in unwirklichere Gegenden zurückgezogen haben. Kann ich gut verstehen. Nur einen Kuss. Eine Ohrfeige können Sie gerne haben. Entschuldigung, so ist sie immer. Yetis, das wär's gewesen. Was? Da wir weniger als die Hälfte unseres Planeten bevölkern, und ist es durchaus möglich, dass sich irgendwo noch andere von uns befinden. Hey, sind Sie nicht Audrey Tautou? Audrey Hepburn. Was? Willst du, bevor wir ankommen, noch irgendetwas über unsere Gastgeberin wissen? Gräfin Dracula? Nein, das sind zwei. Ich glaube, wir gehen dann besser, oder? Wieso oder? Peter, zwei was? Vampire? Zwei Personen. Gräfin D. und ihre Assistentin Dracula. D? Dracula? Und was ist so heiß an diesen unheimlichen Schwestern? Die Gräfin hat einen super Coup auf dem alternativen Sexmarkt gelandet. Therapy. Seit wann lispelst du? Therapy ist eine Mischung aus Sex und Therapy. Gothic-inspirierte Sexreisen durch die eigene Psyche. Es ist nicht alles Gold, was vom Himmel fällt. Und nicht jeder Meister fällt selbst hinein. It is a strange place. Der Schlosspark war weitläufig und voll von knorrigen Bäumen, die im Nachtwind den Erlkönig raunten. Goethe, 1782, die Ballade mit dem berühmten Spruch: Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Kannst du einmal nicht klug scheißen? Nein. Siehst du eigentlich immer noch deine... Na, du weißt schon was. Was? UFOs. Ach, das war ein Missverständnis. Ein Missverständnis? Genau. Das Schloss selbst war der feuchte Traum eines vorpubertären Architekten. Mit zu vielen Türmen und einer riesigen Holztür. Müsste auch mal wieder dringend werden. Vor uns erschien die Gräfin, zumindest ihre Silhouette, weil wir von einem starken Scheinwerfer hinter ihr geblendet wurden. Der Kragen ihres Jacketts stand ab wie Brustwarzen mit spitzen Pasties. Dann wurde der Scheinwerfer ausgeschaltet. Und ich bemerkte, dass sie tatsächlich Pasties trug und kein Jackett. Seid ihr bereit, euren dunkelsten Fantasien zu begegnen? Bitte löschen Sie das vorangegangene Bild von Ihrem inneren Auge. Whatever you say, sir, you're the captain. Die Gräfin führte uns in die Halle. Diese Zeit ist für euch. Nur für euch. Entspannt euch. Auch das noch. Kannst du es nicht ertragen, dich zu entspannen, oder hast du Therapiephobie? Beides. James. James! Ich muss mich entschuldigen. Ich habe einen neuen Butler. Wo? Genau das frage ich mich auch. Nie ist er zur Stelle. Dennoch öffnete sich die Tür und zwei Gestalten kamen herein. Aber wusstest du, dass Pornografie weniger als 1% des Internets ausmacht? Das hat die amerikanische Civil Liberties Union herausgefunden. Und der Rest? Hauptsächlich Spam. Like a gigantic computer? Oh, wir haben Besuch. Darf ich vorstellen? Dracula. Die Frau an meiner Seite. Wo die Gräfin schwarz angezogen war, war Dracula weiß. Ein weißes viktorianisches Kleid mit unwahrscheinlichem Korsett und kurze weißblonde Babyhaare. Sie schaute uns aus enormen Augen an, die so hellgrau waren, dass sie fast farblos wirkten. Dracula ist mir näher als meine eigenen Schamhaare. Was auch nicht schwer ist, denn die Gräfin trägt einen Brasilien. Ein Hollywood-Waxing, Dracula. Made in California for enjoyment throughout the world. Und das ist Professor Ganymed Mandelbrot. Immer schön, in einem Atemzug mit Schamhaarfrisuren genannt zu werden. Guten Abend. Peter Meta, sehr erfreut. Was unterrichten Sie? Pornstudies. Was denn sonst? Richtig. Und Sie müssen dann Ruth Cohn sein. Ich habe schon so viel von Ihnen gehört. Tatsächlich? Ich habe schon so viel von Ihnen gehört. Ich habe schon so ja, viel von Ihnen weiß, gehört. Ja, ich weiß. Sie haben schon so viel von mir gehört. Woher? Oh, von der Kommission des Weirdo Awards. Sie meinen den Medienpreis für außergewöhnlichen Journalismus? Absolut. Es war mein Vorschlag, dass die Gräfin ihr Haus für Sie öffnet. James! Kann ich Ihnen die Jacken abnehmen? Danke. Ho! Oh, ist das eine Garderobe aus Penissen? Vibratoren. Vor kurzem war die BBC hier und wollte mich genau davor interviewen. Aber die Produzenten hatten Bedenken, dass sie Ärger bekommen, wenn die Penisse mit im Bild sind. Und dann? Haben sie entschieden, dass Penisse okay sind. Aber nur in nicht erregiertem Zustand. Wie sollen dann die Mäntel daran halten? Genau meine Worte, Ruth. Ich darf doch Ruth sagen, oder? Und was sage ich dann? Milady? Ah, wie wär's mit Lilith? Warum nicht gleich Succubus? Gute Idee. That's a good idea. Und ich bin Ganymed. Es gibt sogar das Gerücht, dass Hollywood einen Film über die beiden Ladies hier drehen will. Mhm. Arbeitstitel: Umarme deine dunkle Seite. Dunkle Seite im Sinne von schwarzen Nissen und so? Auf gar keinen Fall. Sonst wollen nachher die ganzen Pädophilen zu uns. Pädophile? Ich meine, Leute wie Anton LaVey mit seiner Church of Satan und vor allem Michael Aquino und seine Mind Wars, die Tabubrüche und andere Techniken nutzen, um Menschen zu kontrollieren. Während es mir darum geht, sie zu befreien. Verdammtes Tablett. Ah, James hat den Weg zu uns gefunden. Warum nennst du ihn immer James? Das ist stilvoller. Und wie heißt er wirklich? Ganymed, Madam. Noch einer. Kennen wir uns nicht irgendwoher, James Ganymed? Madam. I know something that they don't know. Oh, ich bin nebenbei ganz exzessiv beglückt, dass du da bist, Ruth. Ach ja? Schau mal, dieser Penis sieht aus, als würde er nur auf dich warten. Hey, you! Come over here! Willst du nicht endlich deinen Mantel ablegen und es dir ein wenig behaglicher machen? Oh, na ja. Aber ich wüsste langsam auch gern, worum es geht. Ja, wenn ich das wüsste. Ich meine, das Unerwartete ist mein Beruf. Aber in letzter Zeit passiert so viel Unerwartetes. Unerwartetes. Scheiße! Der Garderobenpenis hat sich in eine Schlange verwandelt! Sehr freudianisch! Oh, oh mein Gott! Der Penis hat sich wirklich in eine Schlange verwandelt! Na komm. Komm schon, du verdammtes Biest. Der wird aber auch in der letzten Zeit überhaupt. Sie hören einen Ruth Cohn-Krimi. Gesponsert von AV, der Interessenvertretung alternativer Vampire. Seit wann haben wir einen Sponsor? Seit du mit deinen ständig wechselnden Erzählern die Kosten in die Höhe treibst. Komm her. So. Daran ist das Tierchen erst einmal sicher. Was für einen Kasten hast du die Schlange da geworfen? Also, das ist unser Orgon-Akkumulator. I simply turn my own mind. Das ist das, was nach der dunklen Zeit kommt. Wow, ein echter Orgon-Akkumulator? Beruhige dich, Peter, sonst sperrt sie dich auch noch hinein. Also ich kann euch sagen, solche Sachen bringen mich nicht mehr aus der Ruhe, seit ich neulich einen Exorzismus hatte. Ich hatte auch einen. Und ich habe dabei 8 Pfund abgenommen. Ich habe dabei 8 Pfund abgenommen. Ich habe dabei 8 Pfund abgenommen. That's amazing. Verzeihung, Milady. Die Scherben. Ich werde sofort ein was wollte ich holen? Einen Wischmopp holen. Ich bitte darum, James. Und neue Getränke. Ist die Schlange eins von den unerwarteten Dingen? Oh, nein. Ich habe Dutzende von Schlangen für meine verschiedenen Nummern. Eine muss entkommen sein und sich in der Garderobe versteckt haben. Was dann? Hast du schon mal Post von einem Toten bekommen? Post von einem Toten? Genauer gesagt, E-Mails. Peter, wusstest du, dass Pornografie eine der wenigen Branchen ist, in der Frauen besser bezahlt werden als Männer? Ja, weil man davon ausgeht, dass es für Männer erweiterte Freizeitgestaltung sein sollte, in einem Pornofilm mitzuspielen. Ich würde denken, dass das für Männer deutlich anstrengender ist als für Frauen, da sie die ganze Zeit eine Erektion aufrechterhalten müssen. Dafür gibt es ja jetzt Viagra. I could feel it coming. I just let it come. Woher weißt du, dass sie von einem Toten stammt? Weil der Absender mein Partner war, bevor ich ihn für Racula verlassen habe. Und dann? Ist er gestorben. An gebrochenem Herzen. An zu vielen Heliumluftballons, die er an seinen Liegestuhl gebunden hatte, weil er es für eine großartige Idee hielt, sanft schwebend in seinem Garten Cocktails zu schlürfen. Hat er dafür wenigstens einen Darwin Award bekommen? Nein. Ganymede war nicht der erste. Noch ein Ganymede? Liegt das am Grundwasser? Oder gab es hier in den 70er Jahren eine beliebte Fernsehserie, meine schönsten griechischen Helden? Mitternacht. Life ends at midnight. Zeit für... Die Geisterstunde? Nein, den Stromausfall. Ein eisiger Wind weht durch den Raum. Etwas mehr Pathos, bitte. Das Feuer im Kamin erlischt. Ich sagte mehr Pathos. Der Professor schleicht sich hinaus. Aus dem Park erschallt das Heulen einer Meute hungriger Wölfe. Ich sagte, hey, es gibt in Mitteleuropa gar keine Wölfe mehr. Doch, seit Ende der 90er Jahre wieder. Sag mal, vermietest du diesen Peterknaben auch, falls mal das Internet ausfällt? So ein wandelndes Lexikon hat ja was für sich. Also das Wolfsgeheul ist nur ein Tape. Wir mögen den Sound. Liebe Racula, ist das nicht alles ein wenig Mainstream? Eine E&U-Unterhaltung, die habe ich seit den 90er Jahren nicht mehr geführt. Sekunde, der Professor ist doch eben gerade rausgegangen. Ach, das passiert häufiger. Dieses Haus ist bekannt für seine Geschichte. Was heißt das, Gräfin? Dass es hier spukt. Denkt daran, Kerzen mit auf euer Zimmer zu nehmen. Wir haben Gasleuchter in den meisten Räumen installiert, aber die Hitchcock-Suite ist noch nicht ganz fertig. Take the time to contemplate the horror so clearly felt and so narrowly avoided. Fünfte Szene in der Hitchcock-Suite. Halt, stopp! Vielleicht ist das nicht ganz klar geworden, aber ich bin eine investigative Journalistin mit der irritierenden Angewohnheit, absurde Fälle aufzuklären. Je bizarrer, desto besser. Sollte ich irgendwann ins Nachrichtengenre wechseln, melde ich mich bei Ihnen. Also bitte endlich mehr Pathos. Wind heute vor dem Fenster. Das geht so nicht. Danke für Ihre Mühe, aber... Sie sind gefeuert. Da erzähle ich lieber wieder selbst. Wind heute vor dem Fenster. Gott, was für ein Zimmer. Das Fensterkreuz sieht aus wie ein Kreuz. Ja, da ist sogar ein kleiner Jesus dran genagelt. Ich mach die Vorhänge zu. Super. Jetzt sieht das ganze Zimmer aus wie eine Kapelle. Dann schaue ich mir schon lieber einen toten Mann an. Something is watching me from those trees. Hast du das gesehen? Ein Gesicht am Fenster. Interessant. Das war unser verehrter Butler James, alias Ganymede 2. Ja, der gleichzeitig unser verehrter Erzähler von heute Morgen ist. Wusste ich doch, dass der mir bekannt vorkam. Und unser geschätzter Störenfried aus dem Zug. Bist du dir sicher? Sicher. Es zahlt sich eben aus, sich Zeit zu nehmen und freundlich zu sein. Wieso? Ich war doch freundlich zu denen. Na, das ist eine Definition von Freundlichkeit, die ich noch nicht kannte. Ich gehe jetzt duschen. Ist dir aufgefallen, dass der Butler direkt neben der Garderobe stand, als der Penis, du weißt schon, was machte? Hä? Hörst du mir überhaupt zu? Dissertatio historico critica de masticatione mortuorum in tumulis. Wie bitte? Das heißt, vom Kauen und Schmatzen der Toten in ihren Gräbern. Es ist mir egal, was das heißt. Das liegt hier auf dem Nachttisch. Wo in Hotels die Bibel liegt. In was für Hotels gehst du? Und ist eine Dissertation aus dem 18. Jahrhundert, die alle Vampirkennzeichen auf natürliche Art und Weise erklärt. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Was ist los? Der Duschvorhang! Zerfetzt! Aber wie? Hast du jemanden gesehen? Nein! Ist das Blut? Nicht meins. Das ist eine Nachricht in Blut. Ruth Kohn mit C statt K. Lies weiter. Nimm dich in Acht, wenn du Jo begegnest, wirst du sterben. Don't worry, everything's okay. Wenn ich eins nicht ausstehen kann, dann sind das Anschläge auf mein Leben. Dicht gefolgt von Liebesszenen und Anschlägen auf irgendwelche anderen Leben. Doch genau das stand mir bis zum Morgengrauen bevor. Eros und Thanatos. Oder in diesem Fall Thanatos und Thanatos und nur ein kleines bisschen Eros. Au! Mag ja sein, dass sie hier keine Wölfe haben, dafür aber Werwölfe. Die Gräfin in einem Werwolf-Kostüm. Die Werwolf-Gräfin war vor unseren Augen zusammengebrochen. Was ist passiert? Whatever it was, it stopped outside my bedroom door. Ach, die weiße Frau. Der Roman von Wilkie Collins oder der Geist der Hohenzollern? Was? Er kann nichts dafür. Das ist eine Art Reflex bei ihm. Sie hat mich erschossen. Die weiße Frau? Dracula? Dracula? Wieso Dracula? Sie war da und dann war sie plötzlich verschwunden. Wo ist sie? Alles in Ordnung? Mit mir ja, James. Aber... Die Gräfin. Waren das... echte Pistolenschüsse, die ich gehört habe? Sie hat mich erschossen. Alle Augen folgten dem Blick der Gräfin zur Tür, wo Dracula in weiße Spitze wie in einen Nebelschweif gehüllt stand. Das nächste Mal wirst du nicht so glimpflich davon kommen. Und ebenfalls zusammenbrach. Weiße Frauen und ohnmächtige Mädchen. Wo sind wir denn hier? In einem Schauerroman? Ja, jetzt, wo du es sagst. Könnten wir etwas Wasser haben? Wasser, ja. Oder besser Brandy? Besser Brandy, ja. Mit Eis. Vergnügen, ja. Könnte mich jemand darüber aufklären, was hier eigentlich los ist? Und warum trägst du ein Bärenfell, Lily? I don't know such a thing. Fetisch? Ich dachte, Fairies haben keinen Sex. Ach, du hast gut reden mit deinen Opa-Unterhosen. Das ist kein Bärenfell, sondern ein Werwolf-Kostüm. Oh, mein Kopf. Sie hat mich... Den Teil kennen wir bereits. Wer hat auf dich geschossen? Ich weiß nicht. Dracula und ich waren gerade dabei. Erspar mir die Details. Und dann? Meine Gräfin. Wo warst du, Dracula? Du hast mich doch ins Medizinzimmer geschickt, um deine Tropfen zu holen. Hatte ich meine Tropfen nicht schon genommen? I forgot, my memory's a little shaky. Jedenfalls drehte sich der Raum. Und dann war da plötzlich diese weiße Dame. Und ich sagte... Ist das eine Pistole oder hatten sie eine Geschlechtsumwandlung? Und dann schoss sie mir in die Brust. Sicher nicht in die Brust. Wenn ich in die Brust sage, dann meine ich in die Brust. Hier, hier und hier. Platz, Patron? Nein, die Kugeln haben sich durch das Brustfell gebohrt und Brandwunden auf dem Fleisch zurückgelassen. Und? Da sind sie anscheinend abgeprallt. Wenn ich kurz unterbrechen dürfte, Warum kommt Wasser aus dem Bad? Scheiße, die Dusche! Lilith, hör endlich auf mich. Das nächste Mal. Ich hoffe, dass es ein nächstes Mal gibt. Das war nicht das erste Mal. Aha. Aber die anderen Vorfälle waren so albern. Wie der Elefant, der aus einem geschlossenen Raum verschwunden ist? Ich hätte nicht fragen sollen. Kein echter Elefant, aber eine verdammt gute Reproduktion und hochgelobt im Tantra. Und dann ist da noch die Sache mit den Wahrträumen. Wahrträume? Such a horrible nightmare. I couldn't sleep last night. Nun ja, Träume. Die wahr werden? Gestern hat Lilith von Blitzen geträumt und heute... Wurde sie vom Blitz getroffen? Nein, verstehst du nicht. Blitz, Feuer, Feuerwaffe, Pistole. Es ist alles da. Du musst es nur deuten. Sehr interessant. Ja, ja, faszinierend. Wenn wir noch einmal zu den Patronen zurückkehren könnten, oder ist das zu handfest für euch? Es ist doch eindeutig. Hier verübt jemand einen psychischen Anschlag auf Lilith. Da hilft nur eins. Und das wäre? Ein Exorzismus. Oh, I was afraid of that. Eine weitere Sache, die ich nicht ausstehen kann, sind Hauptfiguren, die erst in der Mitte eines Hörspiels eingeführt werden. Dicht gefolgt von Berufen, die nicht mehr existieren. Don't open the doors for anyone. Moment. Exorzisten gab es immer. Sie waren in Deutschland nur nach dem Tod von Anneliese Michel 1976 eine Weile nicht besonders in Mode. Inzwischen bildet die katholische Kirche aber wieder verstärkt aus. Und die anglikanische Kirche hat in jeder Diözese sogar mindestens einen Exorzisten. Zu viel Information. Doch auch das stand mir bis zum Morgengrauen bevor. Eigentlich ein guter Titel. Bis zum Morgengrauen. So sollte mal jemand ein Buch nennen. I felt there was something going on here this weekend. Verdammtes Tor, ich komm ja schon. Ich bin gekommen. Und jetzt bin ich da. Die Exorzistin. Aber ich dachte immer, Exorzisten. Exorzisten seien katholische Priester und damit... Ja? Männer? Wer sagt, dass ich kein katholischer Priester bin? Vielleicht wurde ich heimlich geweiht. Vielleicht habe ich auch eine Geschlechtsumwandlung durchlaufen. Was ich in dem Fall natürlich niemals öffentlich machen würde. Aber in bestimmten Kreisen... Ist das die Kunstpause? Nein, das ist das Ende des Satzes. Wollen Sie nun einen Exorzismus oder nicht? Also, eigentlich nicht. Ja. Nein. Entscheidet euch, ich habe schließlich nicht die ganze Nacht Zeit. Also, wer hat hier das Problem? Sollten Sie das nicht fühlen? Ich bin eine Exorzistin, keine Hexe. Fangen wir lieber an. Sollte man, bevor man einen Exorzismus durchführt, nicht zuerst einmal sicherstellen, dass keine natürlichen Ursachen für die Vorgänge vorliegen? Das ist mein Text. Aber gut. Also? Also, Lilith? Gewitter? Weiße Frau? Elefant? Was Dracula zu sagen versucht ist, das Problem ist mein Ex-Partner. Was hat Ganymed damit zu tun? Er schreibt mir mehrfach am Tag. Schaut mich nicht an, damit ist ein anderer Ganymed gemeint, der vor einigen Monaten gestorben ist. Und immer Dinge, die er nur wissen könnte, wenn er mich auf Schritt und Tritt beobachten würde. Oh, wir sind verflucht. Kann ich die Briefe sehen? Es sind E-Mails. Ich habe sie in meinem BlackBerry. Hier. You know, telephones are funny things. Da stimmt in der Tat etwas nicht. Spüren Sie etwa eine Atmosphäre? Warum haben ausgerechnet Sie so große Probleme mit dem Übernatürlichen? Was soll das heißen? Ich dachte, wir beide wären hier die Expertinnen für absurde Angelegenheiten. Also, das Merkwürdige an diesem BlackBerry ist, dass nichts daran merkwürdig ist. Aber das ist natürlich an sich bereits bemerkenswert. Ich bin sofort wieder da. Hiergeblieben! Besteht jemand darauf, dass ich Weihwasser versprenge? Nein? Gut. Dann bitte ich alle, sich auf Ganymed zu konzentrieren. Wie er war, als er gelebt hat. Ich kannte den gar nicht. Dann konzentrieren Sie sich eben darauf, den Mund zu halten. Auch gut. Ganymed, kannst du mich hören? Ich rufe dich. That must be the little man with the tiny mustache. Oha! Na, warte! Warum regnet es nicht? Das ist nur ein Tape. Wir haben aber auch noch Kettenklirren, knarrende Kneipenschilder und... Das ist jetzt auf Dauer aber ein wenig penetrant. Also, das kam jetzt nicht vom Band. Wenn ich etwas nicht ausstehen kann, dann sind das Leute, die von den Toten auferstehen. Dicht gefolgt von unmotivierten Gesangseinlagen. Doch auch das. Aber ist ja klar, was ich sagen will. Die Gräfin war nur bis zum Fuße der großen Treppe gekommen, auf deren erstem Absatz eine Person unbestimmten Geschlechts stand. Ich dachte, du wärst tot. Naja, ein bisschen tot, meine Gräfin der Morgenröte. Na, wenn das nicht mein Namensvetter ist. Genau. Gehe ich richtig in der Annahme, dass das der Herr ist, den wir gerade heraufbeschworen haben? In der Tat. Liliths ehemaliger Partner. A man must work and live like a person. Es gibt das Gerücht, dass sie Therapy gemeinsam mit Ganymed entwickelt haben soll. Doch dann ist etwas geschehen. Niemand weiß genau was. Sein Tod? Nein. Das war danach. Das Ergebnis ist, dass die Gräfin alleine das Patent hat. Man muss schließlich auf sein Image achten. Und nichts ist so werbeträchtig, wie zu sterben. Ich fand auch, dass dein Tod dein bester Karriereschritt war. Ich hoffe, du hast nicht zu sehr um mich geweint, Dracula. Dracula? Es gibt das Gerücht, dass Dracula und Ganymed einander nicht ganz so abgeneigt sind, wie sie vorgeben. Es ist ein Brief für Sie abgegeben worden, Sir. Oh. Ein Brief für Peter? Danke. Wer weiß überhaupt, dass du hier bist? Der Audrey Hepburn Fanclub. Wir möchten Sie bitten, unsere... Warum bekomme ich keine Fanpost? Der Brief ist nicht an mich, sondern an Audrey. Die haben entschieden, dass ich die Reinkarnation der reorientierten Schauspielerin bin. Wenn ich noch etwas anmerken dürfte... Zeig her! Wenn ich... Auferstehung und Reinkarnation. Die Hinweise verdichten sich. Ja, nicht wahr? Es gibt nichts Ärgerlicheres als zwei Personen, die einfach weiterreden, wenn man sie unterbricht. Okay. Die E-Mails aus dem Jenseits waren also weniger postmortem, sondern eher postmodern. Was hast du sonst noch so getrieben, seit du ins Jenseits... So dies und das. Hauptsächlich das. Was ich sagen wollte, ist, dass es lohnenswert sein könnte, Lilly zu fragen, ob bei ihrer sexuellen Interaktion mit Dracula Zigaretten eine Rolle gespielt haben. Bring me a couple more cigars, will you? Zigaretten? Im Sinne von Penissubstituten? Fackeln der Freiheit? Nein, im Sinne von Löchern, die Zigaretten in Brustfälle brennen können. Ah! Wenn du es genau wissen möchtest, Lilith, habe ich unser Projekt weiterentwickelt. Du weißt schon, den Versuch, die Seele durch den Körper zu retten. Zurzeit arbeite ich daran, subliminale Botschaften durch Burlesque zu vermitteln. Wollt ihr eine Kostprobe? Und nicht nötig. Wenn du mich so freundlich bittest, Dracula? Zuerst hatte ich Angst, es war mir nicht recht. Dachte, ich bräuchte dringend ein eindeutiges Geschlecht. Oh, wer möchte mein T-Shirt? Hoppala. Drei Ganymedsut. Das hört sich an wie die drei Garidepps aus der Sherlock-Holmes-Erzählung. Und was sagen uns die drei Garidepps? Ja, was sagen sie uns denn? Es geht um drei Männer mit demselben seltenen Namen. Na und? Das ist schließlich nichts Außergewöhnliches, wie du gerade selbst erlebst. Eben doch, da in der Geschichte nur einer wirklich so heißt. Ich liebe, wie es mir gefällt. Ich liebe, wie es mir gefällt. Ich kann machen, was ich will, denn ich bin nicht von dieser Welt. Hey, nur schau, nicht anfassen, ja? Ist also unser Professor? Oder unser Butler. Oder unser Sexgott. Oder alle drei. Elisabeth, zeig, wer du bist. Das alte Lied. Lass doch mal sehen, wie es unter deiner Haut aussieht. Jeder will wissen, wer oder was du denn nun wirklich bist. Nicht Schwert, nicht Loch. Und auch nicht Wahrheit noch ist. Na, wie gefällt es euch? Es ist offensichtlich. Die subliminale Botschaft lautet... Zuerst hatte ich Angst. Das ist eine Drohung. Genau. Es war mir nicht recht. Es geht um Rechte. Ich bin nicht von dieser Welt, und zwar gestohlene Rechte oder Patente. Wie es unter deiner Haut aussieht, an einer bestimmten Form von Therapie. Das ist also der Grund für die Anschläge auf mich, Ganymed. Ich muss dich enttäuschen, Schatz. Doch die Liste deiner Feinde dürfte lang genug sein, um einen anderen Kandidaten zu finden. Keinen, der so weit gehen würde, seinen eigenen Tod vorzutäuschen. Lass ihn. Rakula. Wenn ihr mich fragt, bleibt unser Schneewittchen Rakula nur wegen dem Hollywood-Vertrag bei der bösen Stiefmuttergräfin. Böse Stiefmuttergräfin? Also, ach ja? Bitte mir und das. Wer nutzt die Verbindung der Gräfin bloß, um seinen Superfickpulver zu verscheppern? Mein Mann ist doch kein Fickpulver. Warum werde ich nur in Häuser gerufen, in Moment. Denen sich die Bewohner mit Gift und Galle besprühen? Berufsrisiko. Ach, ja. Wenn wir uns alle beruhigen könnten. Genau. Schauen wir uns die Ereignisse dieser Nacht doch einmal mit kühlem Kopf an. Wenn wir die Soundeffekte und gruselige Musik weglassen, was ist eigentlich geschehen? Die Dekonstruktionsszene. Endlich! Ja, warum sprichst du nicht weiter? Weil ich auf den Erzähler warte, der an dieser Stelle eine Zusammenfassung mit Rückblenden machen sollte. Den hast du doch gefeuert. Dann übernehme ich das. Sieht mir in die Augen, sieht mir in die Augen, direkt in meine Augen, in die Augen, nicht daran vorbei, in die Augen. Ihr seid in Trance. Geht zurück zu dem Moment, an dem alles beginnt. Rakula, gib mir meine Tropfen. Was für Tropfen? Es ist mir vertraglich untersagt, Schleichwerbung zu machen. Dann sagen wir einfach, dass es sich um Tropfen handelt, die bewusstseinsverändernd wirken. Bewusstseinserweiternd. So bewusstseinsverändernd, dass du vergisst, ob Rakula dir mit ihrer Zigarette Löcher ins Brustfell brennt? Das stimmt nicht. Was passiert dann? Rakula verlässt das Zimmer und an ihrer Stelle tritt eine weiße Frau ein, die, so scheint es, auf dich schießt. Ich spüre die Kugeln ganz deutlich. Du spürst die Brandwunden ganz deutlich. Doch dann muss Rakula die weiße Frau sein, da nur sie dir die Verbrennung beigefügt haben kann. Aber warum sollte ich sowas tun? Gute Frage. Warum sollte sie so etwas tun? Wozu sind wir hier in einem gotischen Schloss? Um sie in den Wahnsinn zu treiben, natürlich. Everybody thinks I'm crazy. Wovon träumst du nachts? Hast du das nicht so mit deiner Liebhaberin geplant, Ganymed? Lilith, ich würde deiner psychischen Integrität niemals Schaden zufügen. Vergiss meine psychische, was auch immer. Betrügst du mich mit meinem Ex? Nein. You're jealous. Das ist eine Lüge. Woher wollen Sie das wissen? Schließ die Augen. Das ist ein Hörspiel, lieber Ruth. Da macht es keinen Unterschied, ob man die Augen auf hat oder zu. Na, abwarten. Also gut. Ich würde deiner psychischen Integrität niemals Schaden zufügen. Vergiss meine psychische... Was auch immer. Betrügst du mich mit meinem Ex? Nein. Unglaublich. Aber wahr. 73% aller Menschen können Lügen akustisch erkennen. Und ich habe dir vertraut. Und ich habe dir vertraut. Und ich habe euch vertraut. Als Paar wart ihr unwiderstehlich. Es stand nicht im Vertrag, dass ihr euch mir nichts, dir nichts trennen würdet. Trotzdem glaube ich nicht, dass Dracula versucht hat, dich in den Wahnsinn zu treiben, Lilith. Aber ich würde doch niemals... Warum müssen sich alle ständig wiederholen? Und Ganymedes Mails? Damit wollten wir an dein höheres Selbst appellieren. Auf Deutsch, an dein Gewissen. Uns war klar, dass kein Mensch auf dieser Welt dich dazu bringen könnte, mir meinen Anteil an Serapie zuzugestehen. Also haben wir überlegt, wie es damit jemand aus einer anderen Welt aussieht. Ein Toter hat doch eine gewisse Überzeugungskraft. Allerdings ist Ganymede ein deutlich besserer Striptease-Tänzer als Stalker, wie wir heute Nacht erlebt haben. Danke, vielen Dank. Ach, hör mal, damit meint sie, dass du ein erbärmlicher Stalker bist. Na und? Ich habe euer schäbiges Spielchen schnell durchschaut. Sehr beeindruckend, meine liebe Ruth. Wollen wir uns nicht duzen? Mein Name ist Johannes, aber alle nennen mich nur Jo. Jo? Do you get the message? Die blutige Schrift im Bad. Sie hören einen Ruth-Kohn-Krimi. Wo UFOs nur eine Ecke weit entfernt sind und Audrey Hepburn für immer lebt. Gesponsert von AF, dem Audrey Fanclub. Können wir diesen Teil nicht überspringen und direkt zum Ende übergehen? Welchen Teil? Den, in dem ich sterbe. Sterben. Und was ist mit dem letzten Sakrament? Was ist jetzt Sakrament? Ein sichtbares Zeichen für die unsichtbare Wirklichkeit Gottes. Wie ein UFO? Genau, ein UFO. Könnt ihr mich nicht wenigstens jetzt mit UFOs in Ruhe lassen? Und? Spürst du schon was? Woher soll ich das wissen? Ich bin schließlich noch nie gestorben. Weißt du, was Pathologie ist? Nein, aber du wirst es mir bestimmt gleich erklären. Das sinnlose Wiederholen von Worten oder Sätzen. Doch das ist nicht, was hier passiert. Die Kontinuitätsproblematik. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir uns unterhalten, Professor. Aber gerne doch. Er rennt weg! Hinterher! Hinterher! Moving fast, breathing hard and sweating copious. Niemand da. Aber er ist doch gerade hier reingelaufen. Die Fenster sind vergittert. Keine Geheimgänge, soweit ich das erkennen kann. Also... Ist er in eine andere Dimension gegangen? Eine andere Dimension oder eine andere... Zeit! Was ist das hier? Eine Linie weißes Pulver. Kokain? Nein, ich glaube eher... Das Zeug kenne ich. Oh mein Gott! Manna! Wo ist Ruth hingerannt? Hinterher! Man sagt, der Himmel hängt voller Geigen. Doch in diesem Fall war es ein Klavier. Erst Manna, dann himmlische Stimmen. Vielleicht sollte ich meinen Glauben wiederfinden. I've always believed the ultimate dystopia is the inside of your own head. Vergeblich starrte Peter auf den Konzertflügel, der zerschmettert am Fuße der großen Treppe lag. Warum hast du Ruth mit einem Klavier erschlagen? Rief Peter. Professor Ganymede antwortete: Warum nicht? Alles andere habe ich schon ausprobiert. Peter erwiderte: Sie sind gefeuert! Das ist kein Drama mehr. Das ist ein Trauma. Möchtest du darüber reden? Ich kenne da eine äußerst erfolgreiche Form der Therapie. Ich auch. Rrr. Bei den ganzen Anschlägen auf Ruths Leben ging es gar nicht um Werwölfe, Vampire oder andere Untote, sondern um Anschläge auf Ruths Leben. Aha. Willst du darüber reden? Ja, um sie daran zu hindern, das Feature zu schreiben, mit dem der Manna-Dealer enthüllt wird. Sprich, Professor Ganymede und sein Super-Fick-Pulver. Wir haben uns immer gefragt, wer überhaupt an Manna herangekommen ist. Jetzt wissen wir es mit einer Zeitmaschine. Einem portablen Wurmloch, wenn ich bitten darf. Aber warum bist du damit nicht einfach zu dem Zeitpunkt zurückgekehrt, an dem sie dir auf die Spur gekommen ist und hast die Indizien vernichtet? Du dummer Junge, natürlich habe ich das getan. Du bist schon einmal zurückgegangen? Einmal? Ein Dutzend Mal. Die Geschichte hat die unangenehme Tendenz, sich immer wieder in dieselbe Richtung auszurichten. Das liegt am zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Und deshalb hast du beschlossen, sie einfach umzubringen? Es ist überhaupt nichts einfach daran, in einem Zeitloop festzusitzen und sich ständig neue Todesarten ausdenken zu müssen. Oh, don't be silly. Aber warum jetzt? Warum nicht, bevor sie den Preis bekommen hat? Rate mal, warum sie den Preis bekommt, bevor sie den Beitrag schreibt. Versteht noch jemand kein Wort? Well, there's no harm done. See, I'm an engineer and they prefer me. Peter. Warum liege ich da unter einem Klavier? Ruth! Siehst du? Warum sehe ich zwei Ruths? Das ist nur eine Ruth, aber zu unterschiedlichen Zeiten. Kennst du dich mit den Arbeiten von Richard Feynman aus? Dem Nobelpreisträger für Quantenelektronik 1965? 1966. 65. Glaub ihm besser, sonst wird er dir bis zum Ende dieses Hörspiels alle Nobelpreisträger mit passender Jahreszahl aufzählen. Wie dem auch sei, er hatte die Theorie, dass es nur ein einziges Elektron im Universum gibt, weil alle Elektronen exakt gleich sind. Genau! Und deshalb fragte er, was wäre, wenn es sich bei Ihnen um ein und dasselbe Elektron handelt, das ständig vorwärts und rückwärts durch die Zeit rast und unsere Gegenwart einfach nur an unzählig vielen Stellen kreuzt? Wollt ihr damit sagen, dass ich ein Elektron bin? Ich will damit sagen, dass Zeitreisen eine Sache für Nerds sind. Ich bin jedenfalls massiv überfordert. Warum machst du eine Pause? Weil du mich an dieser Stelle unterbrichst. Tue ich das? Ja, überfordert ist dein Stichwort. Also das wird jetzt aber langsam zu absurd. Ganz im Gegenteil. Langsam wird alles klar. Nicht das Klavier. Das ist alles andere als klar. Da! Es verschwindet langsam. Es verschwindet. Cool. Also nochmal. Ich will damit sagen, dass Zeitreisen eine Sache für Nerds sind. Ich bin jedenfalls massiv überfordert. Warum unterbrichst du mich nicht? Weil ich darauf warte, dass du eine Pause machst. Sonst versteht niemand, was ich sage. Warum sollte ich aufhören zu reden, wenn ich noch gar nicht weiß, dass du mich unterbrechen wirst? Aber du hast doch selbst gesagt, dass... Wer hat diesen Blödsinn eigentlich geschrien? Aber was würdest du denn stattdessen sagen? Oh, eine ganze Menge. Zum Beispiel das Aufbrechen der Geschlechtergrenzen. Funktioniert im Alltag ganz gut, wenn zum Beispiel der Eierwagen vorbeifährt und mit dem elektronischen Kikeriki aus seinen Lautsprechern auf sich aufmerksam macht, dann ist das im besten Sinne subversiv. I don't think it was planned for fun. Thomas Beatty war der Erste, der legal als schwangerer Mann anerkannt wurde und hat inzwischen drei Kinder auf die Welt gebracht. Warum sollten dann Hähne keine Eier legen? Ich nenne das gelebte Metrosexualität. I just mentioned it as a possibility. That's Ja. Das passt auch deutlich besser zu deinem Charakter, als Klaviere durch die Gegend zu schmeißen. Ich denke, es ist Zeit für die Apokalypse. Und das erste Siegel brach auf. Und ich sah ein weißes Pferd. Die Sonne wurde schwarz wie ein Sack und der Mond war wie Blut. Nein, nicht die Apokalypse. Apokalypse ist einfach nur griechisch für Enthüllung. Bekommen wir dabei wenigstens Cocktails? Genau. Warum haben wir eigentlich immer noch nichts zu trinken? James? James, das bin ich. Milady? Darf ich? Dachte ich's mir doch. Die Gläser sind leer. Das letzte Mal war der Erzähler der Täter. Dieses Mal ist es... die Story. Und der Story ist es egal, ob wir unsere fleischlichen Bedürfnisse stillen oder nicht. Sie benutzt Drinks nur als Vehikel, um dem Butler einen Vorwand zu geben, ein Zimmer zu betreten. Und den Zeitreise-Subplot, um die Handlung aufzupeppen. Die Geschichte braucht einen Täter. Und unser Professor hat das Pech, dass er der Einzige ist, der noch keine andere Funktion hat. Also muss er den nächsten Mord begehen, wann immer die dramatische Spannung abflaut. Oh Gott, nein! Ich will nicht sterben! Oh Gott, nein, was sollen wir tun? Soll ich sterben? Haltet den Mund! Wenn wir alle nichts sagen, kann die Geschichte ja nicht weitergehen. Das stimmt. Genau. Das ist gut, nicht wahr? Ich versuche es ja. Jetzt aber bitte ruhig. Bitte. Mir ist so langweilig. Professor, bitte. So langweilig. Bitte. Mir ist so langweilig. Schon klar, es macht dir nichts aus, für einen erfolglosen Massenmörder gehalten zu werden. Aber wenn du ein paar Minuten lang die Klappe halten sollst. Mir ist langweilig. Wie wäre es, wenn wir die Geschichte verändern? Ja, die Geschichte verändern. Oder noch besser, einen Exorzismus mit ihr machen. Das ist doch der eigentliche Grund, warum du gekommen bist, nicht wahr? Was? Ich soll die Geschichte bedrohen, ihren Namen erfragen und ihr dann befehlen, aus dem Hörspiel auszufahren? Das nicht, aber vielleicht würde es tatsächlich helfen, herauszufinden, mit welcher Art von Story wir es hier zu tun haben. We're having a tough time remembering what this is all about. Wie ihr wollt. Story, antworte mir. Ich befehle es dir. Wie ist dein Name? Oh. Welche Art von Geschichte bist du? Na und? Also ich denke, das ist eindeutig eine Exorzismusgeschichte. Oder eine Vampirgeschichte. Denn beides ist Mensch versus Monster. Wer ist denn das Monster? Die Gräfin oder der Professor? Schon keiner von beiden. Na, dann muss ich es wohl sein. Das stimmt. Du kannst andere nicht ändern. Also auch nicht die Story. Du kannst nur dich selbst ändern. Komm mir nicht so. Genauer gesagt musst du noch nicht einmal dich selber ändern, sondern nur dein Skript. Ich suche mir einfach ein anderes Hörspiel, oder was? Nicht Manuskript, sondern Skripttheorie. Die Skripttheorie besagt, dass Menschen nur in der Lage sind, einen Bruchteil der ständig auf sie einströmenden Informationen zu verarbeiten. Deshalb suchen wir darin nach bekannten Mustern, sogenannten Skripts, und verhalten uns entsprechend. Ich bin mir nicht sicher, ob ich... Du fängst jeden Satz mit ich an. Das ist typisch für den hartgesottenen Privatdetektiv, der egozentrisch, einsam und... einsam ist. Ja, um den Kampf gegen das Böse aufnehmen zu können, muss der Detektiv im klassischen Krimi eine nahezu mythische Gestalt sein. Unkorrumpierbar, objektiv und ungebunden. Sag ich doch. Egozentrisch, einsam und einsam. You got a straight life with no cash in that. Also müsst ihr dieses Skript umschreiben und als Paar agieren. So wie John Steed und Emma Peel? Genau. Ganz ohne Skripts geht's eben nicht. Es ist Zeit, loszulassen und zu lieben. Wie bitte? Ja. Sie hörten den Ruth Cohn-Krimi Passporn-Panik. Ich dachte immer, du wärst schwul. Ja. Lesbisch. Hast du denn einen Penis? Mehrere. Such dir einen aus. Ich sage doch, Therapy, es wirkt immer. Und wer von uns bekommt jetzt wen? Ach, warum denn entscheiden? Natürlich müssen wir das nicht. Sekunde. Ich dachte, der Butler ist immer der Mörder. Das ist ja schon. Aber er ist in Wirklichkeit gar kein Butler. Darf ich dir den Vorsitzenden des Audrey Hepburn Fanclubs vorstellen? Das ist interessant. Pass, Porn, Panik. Gesponsert von VK, dem Verbund virtueller Klavierhersteller. Unter Mitwirkung von Mitu Sanyal als Autorin, Christine Marquiton als Ruth Cohn, Andreas Grotka als Peter Meter, Martin Bross als Butler, Edda Fischer als Gräfin D, Matthias Hase als Professor Ganymed, Tanja Schleif als Dracula, Elena Schmidt als Exorzistin, Daniel Schüssler als Ganymed 3. Peter Hamsch als Komponist und Tonmeister. Nadine Schmid als Regieassistentin. Leonhard Koppelmann als Regisseur. Sowie dem Westen. Deutschen Rundfunk Köln als Produzent im Jahr Anno Domini 2012. Und als Dramaturgin? Natalie Challis.